scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Hallo und willkommen zu Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Uns hört ihr jeden Samstag von 22 bis 1 Uhr im Radio oder auf code-red-fm.de als Podcast. Und jetzt geht's los mit 3 Stunden New School Breaks von mit mir, DJ Outtake. Viel Spaß! werewolf of human life, making something out of a crazy quilt, saves hundreds of lives. Love. time, it's healing time, it's hope time, and you are the light of the world. Together as brothers and sisters and not die apart as fools. And so, what is to be done? What should we do next? Keep working, keep struggling, and keep marching. It's healing time. It's hope time. It's healing time. It's hope time. It's healing time. It's hope time. It's healing time. Give peace a chance.

We'll be right back. We'll be right back. to this bar. Yeah, tell the bouncer I need to let it be. Hey, you know my dog's got the pedigree. Yeah, homie got a dodgy memory. Bare pippin' of the referee, where I'm spending my nights in mystery. If she got a whip and the crib is clean, best not to kick with a mystery. Even though

Yeah. Music. Oh, man. We'll

Ja, das waren 3 Stunden New School Breaks von und mit mir, DJ Outtake. Code Red gibt es wieder nächsten Samstag im Freien Radio für Stuttgart oder auf code-red-fm.de als Podcast. Ich verabschiede mich und hört mich wieder am 21. November.